mitten in New York geschehen. Die Leute stehen am Broadway. Heute gibt es ganz bestimmt zu sehen die Sensation vom Broadway. Die Autos hupen wie verrückt. Die Polizei ist machtlos. Die Menschenmenge starrt entzückt. Und tritt und stößt sich achtlos, alle schauen vergnügt ein Mädel an. Das hat sein Kleid verloren, es wartet auf den Polizmann. Und alles ruft, süßes Baby, Liebling, du siehst reizend aus. Süßes Baby, heute, da bring ich dich nach Haus. Das hab ich in New York gesehen, um Mitternacht am Broadway. Ich fand das Mädel wunderschön, ganz ohne Kleid am Broadway. Ich brach mir durch die Menge Bahn und wollte die Kleine schützen. Da sah sie mich belustigt an und sprach, das wird nichts nützen, denn ich muss ja ohne Kleid hier stehen. Ich mache doch Reklame für seidene Wäsche, wie sie sehen. Da sagte ich, süßes Baby, Liebling, du siehst reizend aus. Süßes Baby, heute, da bring ich dich nach Haus. Thank you.